ARD Radio Festival 2014. Das Thema. Hier ist der Süddeutsche Rundfunk mit Radio München, Nürnberg, Stuttgart und Frankfurt. Angeschlossen sind die Sender Berlin, Leipzig, Dresden, Weimar, Magdeburg, Schwerin, Potsdam, Freiburg, Saarbrücken, Koblenz, Kaiserslautern, Hamburg, Köln, Flensburg, Hannover, der Drahtfunk Schleswig-Holstein und Bremen. Irgendwo, vielleicht in Frankfurt oder Berlin, in Halle oder Hamburg, in München, in Köln oder in Stuttgart. Irgendwo stehen in diesem Augenblick zwei Herren vor einem Radiostudio. Sie sind hergekommen. Ja. Der Ältere von ihnen raucht. Und womit? Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad? Ich wollte auch, aber habe ich nicht geschafft. Nein. Wunderbar. Brauchen Sie irgendwas zu trinken? Soll ich Wasser kommen? Vielleicht ist es ein altes Gebäude. Vielleicht gibt es dort ein Paternoster und goldene Säulen. Vielleicht stehen die Herren auch vor einem Neubau mit niedrigen Decken. Der Ältere drückt seine Zigarette aus. Sie gehen unter den niedrigen Decken, an den Säulen und dem Paternoster vorbei, ins Studio. Wenn's der Wahrheitsfindung dient, 1968, eine deutsche Bildstörung. Von Raphael Jauvet, Mareike Mage und Nikolai von Koslowski. Herr Rehmann, bitte hier. Ist der recht hier, der rechte oder linke? Was möchten Sie? Hier liegt ja schon was, dann bleibe ich gleich hier. Ich habe das schon mal, aber ich kann auch umräumen. Sie setzen Kopfhörer auf und der Techniker startet das erste Audio-File. Wir verlangen als Gegengewicht gegen das, was der Springer-Konzern Tag für Tag anrichtet und in Anbetracht unserer wachsenden Stärke eine Stunde Sendezeit im SFB täglich. Heute Morgen kam es zu einer Unterredung über diese Forderung mit dem Intendanten des Senders Freies Berlin, Barsig. Herr Barsig hat uns zunächst versichert, dass er gesprächsbereit sei, dass er kein kalter Krieger sei, dass er den Text der Internationale auswendig könne, was von unserer Seite nicht in Zweifel gezogen worden ist. Herr Barsig, ganz kurz, es geht gar nicht so lange. Wollen Sie sich hinsetzen? Ja, es geht ganz schnell. Erstens, ja. Wäre es möglich, dass Sie im großen Sendesaal mit uns jetzt eine Diskussion führen? Nein, das kann ich. Warum nicht? Warum können Sie das nicht? Können Sie das kurz begründen, dass wir das weitergeben können? Ja, bitte, ich frage Sie erst nach Ihrer Begründung, warum Sie nicht hier mit mir jetzt weil bereit sind. Weil wir eine demokratische Versammlung sind, ja. Und weil der Sendesaal ja also nicht nur zur Verfügung steht nach einer Disposition, die Sie oder irgendein anonymer Rundfunkrat getroffen haben, sondern weil er in demokratischer Weise zur Verfügung gestellt werden soll. Und wir bitten Sie jetzt, den großen Sendesaal zur Verfügung zu stellen, damit wir mit Ihnen diskutieren können hier. Das ist doch eine deutliche von uns vorgebrachte Forderung. Und wir bitten Sie jetzt zu begründen, warum Sie mit dieser Forderung nicht einverstanden sind. Weil ich Ihnen ganz klar gesagt habe, ich bin bereit, mit Ihnen hier als Delegation zu sprechen. Nein, Sie sollen sagen, warum Sie im Sendesaal nicht mit uns und zwar mit allen Studenten diskutieren sollen. Wollen. Da muss ich Ihnen also in aller Deutlichkeit sagen, dass ich heute dazu nicht bereit sein kann. Wenn ich nur sehe, und das hat ja Ihr Gelächter so hervorgerufen, die Bemerkung, ich beherrsche also nicht nur den Refrain, sondern auch den ganzen Text der Internationale. Ich will Ihnen sagen, warum ich ihn beherrsche. Ich kann mich sehr deutlich aus meinem Leben erinnern, dass ich als 10-jähriger Junge Koffer getragen habe und Tennisbälle sammeln musste, um für meine... Überhaupt nicht. Nein, das Ihre interessiert Lebensgeschichte Sie nicht. Hier ja, was interessiert Sie denn? Uns interessiert jetzt, wie wir hier miteinander reden können. Und da ist Ihre Lebensgeschichte ganz unwichtig jetzt, Herr Barsig. Ach, ist sie unwichtig? Ja. Ist unwichtig, aus welchem Geist, aus welchen Erfahrungen heraus ein Mensch handelt oder redet? Entschuldigen Sie, Ihr Geist spricht doch deutlich daraus, dass Sie sich weigern, die Polizeimassierung hier abzuziehen. Ich kann Sie der Polizei sich sehr keine wohl, Befehle gegeben. Sie scheinen sich sehr wohl zu führen und von dieser Bürgerkriegsarmee umgeben. Also die Frage ist, große Sendesaal machen Sie nicht, Sie sind nicht bereit, öffentlich mit uns zu diskutieren, Nein. Abend von der Technischen Universität. Nein, ich bin jederzeit gut, bereit, mit Delegationen zu sprechen. Und werden weitere Sachen machen. Gut, schön. Ja, wenn sich heute jemand so um die Sendezeit hier bemühen würde, anstatt um Posts und Tweets, Meine Damen und Herren, Sie hörten einen Ausschnitt aus dem Werk, das wir heute diskutieren wollen. Der Moderator kennt die Bilder, über die er spricht. Er war 18, als sie über die Leinwände liefen. Schwarz-weiß war der Film, mit wenigen Farbsequenzen. Damals hat er ihn begeistert. Der Grund, warum wir fernab jedes Jahrestages heute über dieses Werk sprechen, ist eine gerade erschienene Publikation. Das Buch stammt von dem Kunsthistoriker und Soziologen Daniel Rehbein und hat einiges Aufsehen erregt. Ich habe heute den Autor bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Rehbein. Guten Abend, Herr Bayer. Daniel Rehbein ist 40 Jahre alt. Er arbeitet als Juniorprofessor an der größten Universität der Stadt. Daniel Rehbein fährt immer Fahrrad, Rennrad. Er hat den Helm und Spangen für die Anzughose in der Rundfunkgarderobe abgelegt. Während er jetzt redet, hat er Angst, dass die Sachen da wegkommen. Kritisiert wurde an Ihrem Buch vor allem der kühle Blick auf die Bilder von damals. Ja, das wurde diskutiert. Dieser Film hatte für eine bestimmte Generation eine große emotionale Bedeutung. Da ist mein distanzierter Blick natürlich eine Herausforderung. Und man hört auch, Sie seien der Meinung, dass die meisten Kritiker nicht lesen könnten. Wissen Sie, man hört so viel. Ich würde lieber zum Thema kommen und etwas zu dem Ausschnitt sagen, den wir da gerade gehört haben. Mhm. Der zeigt nämlich am Beispiel der Demokratie sehr schön den Zwiespalt, in dem unsere Figuren agieren. Einerseits pochen sie darauf, demokratisch behandelt zu werden, andererseits halten sie sich selbst nicht an die Regeln der Demokratie. Moment, warten Sie, Herr Rehbein. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Umstände, die zu all dem geführt haben. Dem Moderator ist wichtig, dass das alles in der richtigen Reihenfolge vor sich geht. Meinetwegen. Daniel Rehbein hat dem Moderator wieder und wieder per E-Mail erklärt, dass er die Verweise auf die Vergangenheit auch aus dem Kunstwerk selbst erklären kann. Aber der Moderator wollte das nicht hören. Oder er hat es nicht verstanden. Gut, wir werden jetzt eine Collage hören, einen Zusammenschnitt von Tönen aus den 40er Jahren. Weil ich denke, dass so einiges klarer wird, wenn wir dann später zu Ausschnitten des Films kommen. Einverstanden. Du rauchst hier schon, sag mal. Wie alt bist du denn? 17. Im Kopf fasst du wie 24. Ja, allein mitgemacht, ne? So. Andere Sprache hast du auch? Wo kommst du her? Aus dem Osten. Und? Ja, wohl alles verloren. Und jetzt? Jetzt hier am Westen und nun soll wieder irgendwas anfangen. Was machst du für Geschäfte? Ja, auch Zigaretten, Seife und so weiter. Was gerade so geht. Lohnt sich's? Ja, man lebt von. Arbeit? Auch, aber bringt nicht viel ein. Ja. Es weht der Wind von Norden. Er weht uns hin und her. Was ist aus uns geworden? Ein Häufchen Sand am Meer. Politische Unterschiede gibt es bei mir auf der Baustelle nicht. Ein entlassener Nazi, der seine Pflicht tut, achte ich mehr als einen angeblichen Antifaschisten, der seine Faulheit hinter großen Reden versteckt. Ich kann mir erlauben, das zu sagen, weil ich als, Antifaschist 4,5 Jahre in politischer Haft hinter mir habe. Diese Einstellung dürfte ja auch wohl die richtige sein, denn ist ja wohl so, wie bereits einer unserer Senatoren sagte, dass man in 2 Jahren nicht mehr fragen wird, was bist du gewesen, sondern da heißt es, was hast du getan, was hast du geleistet, für den Aufbau des neuen Deutschlands. Der Sturm jagt das Sandkorn weiter, dem unser Leben gleicht. Er fegt uns von der Leiter. Wir sind wie Staub, so leicht. Der Sender des Vatikans gab am 14. Juli ein Dekret der obersten Kongregation des Heiligen Offiziums bekannt. Der wesentliche Inhalt dieses Dekrets ist folgender: Christen, die sich zu den materialistischen und christentumsfeindlichen Lehren der Kommunisten bekennen, sie verteidigen oder verbreiten, verfallen dadurch ohne weiteres der Exkommunikation, dem Ausschluss aus der katholischen Kirche. Was soll nun werden? Es muss doch weitergehen. Noch bleibt ja Hoffnung für uns genug bestehen. Wir fangen alle von vorne an, weil dieses Dasein auch schön sein kann. Stellen Sie sich bitte vor, Sie treffen ganz unerwartet irgendwo in der Ferne mit einem Menschen zusammen, den Sie seit vielen Jahren nicht mehr gesehen haben, der jedoch in das Vorstellungsbild Ihrer Jugendzeit gehört und die Periode Ihres geistigen Wachsens und Werdens begleitete. Sie sitzen wieder an einem Tisch, sprechen mit ihm, sehen ihn an und meinen, dass es genauso wie früher ist. Plötzlich aber entdecken sie ein Zeichen an ihm, eingebrannt in den Arm einer anmutigen, zarten Frau eine Zahl, eine fünfstellige, dunkelblaue Zahl, die sie anstarrt und auf sie eindringt. Meine Zuhörer, ich spreche von einem Erlebnis, das ich persönlich hatte, von der Begegnung mit einer Jugendfreundin. Als einzige ihrer Familie hatte sie den Gaskammern von Auschwitz entgehen können. Herr Rebern, die Vorgeschichte beginnt also in Deutschland nach dem Krieg. Ja, die Deutschen haben den Krieg verloren. Sie haben eine Vision verloren, an die viele von ihnen 12 Jahre lang geglaubt haben. Noch dazu stellte sich diese Vision als verbrecherisch heraus. Rebern spricht nicht gerne über dieses Thema. Er war 1988 als 14-Jähriger auf einer Kirchenfreizeit in Auschwitz. Unentgeltlich haben die Jugendlichen dort Lagerstraßen freigelegt, die wegen fehlender Gelder zuwucherten. In der Gruppe gab es einige Mädchen, die jedes Jahr nach Auschwitz fuhren. Nicht wegen der Geschichte, sondern weil man in der polnischen Jugendherberge immer gut Jungen kennenlernen konnte. Die Deutschen waren moralisch gescheitert. Schuld und Scham sind so groß, dass sie nicht artikuliert werden. Äußerungen zu den Verbrechen sind eher eine Pflichtübung, die absolviert wird, bevor man sich den aktuellen Problemen der Gegenwart zuwendet. Und diese Probleme hießen Obdachlosigkeit, Eigentumsverlust, Verelendung, Kriegsgefangenschaft, Flucht aus den deutschen Ostgebieten. Der Moderator spricht gern über die Nazizeit. Für ihn beginnt hier sein Interesse an Geschichte überhaupt. Seine Eltern waren begeisterte Nazis. Nicht die einzigen im Ort. In der Grundschule hatte der Lehrer gesagt, das mit Russland hätte schon geklappt, wenn die nur bessere Kleidung mitgehabt hätten im Winter. Der Vater von Manfred Bayer hatte auch nach dem Krieg engen Kontakt zu dem Chef seiner Kompanie. Der kleine Junge saß oft dabei, wenn die Männer über die glorreichen Jahre sprachen. In der 5. Klasse machte Manfred dann einen Ausflug nach Bergen-Belsen. Als der Junge das Konzentrationslager besichtigt, ist es gerade 15 Jahre befreit. Er kehrt erschüttert zu seinen Eltern zurück und wird von nun an sein Leben lang mit ihnen streiten. Was bedeutet das für die Institution? Nun, nach dem Krieg begannen die Alliierten schnell und voller Elan mit der Entnazifizierung. Aber wie das so ist, Wunsch und Realität klafften hier sehr weit auseinander. 1948 zeichnet sich dann der Kalte Krieg ab. Die Kontrollen werden gelockert und Schnellverfahren eingerichtet. Die Eliten wurden wieder eingegliedert, selbst exponierte ehemalige Nazis. Auch Professoren an Universitäten. Das Land wird also sozusagen wieder funktionstüchtig gemacht. So kann man das sagen. Und die Vergangenheit wird verschwiegen. Das Wirtschaftswunder beginnt. Ja. Einige erfüllte Aufschwung mit Hoffnung, andere betrachten die 50er Jahre als bleierne Zeit voller spießigen Muffs. Die Erziehung der Kinder war noch sehr autoritär und zum Teil auch brutal. Der Moderator denkt an seinen Vater. Für Unverheiratete war ein Zusammenleben quasi unmöglich. Wer ihnen trotzdem eine Wohnung vermietete, konnte wegen Kuppelei angezeigt werden. Das Heiratsalter sinkt, was auch an den miserablen Wohnbedingungen lag. Und die meisten Paare heirateten, weil ein Kind unterwegs war. Der Moderator denkt an seine ältere Schwester Liselotte. Sie wurde in den 50ern schwanger. Der Moderator erinnert sich, wie seine Mutter Lieselotte Tipps gab. Der erste hatte etwas mit Stricknadeln zu tun, der zweite etwas mit einem Schrank. Lieselotte ist nicht vom Schrank gesprungen. Sie hat geheiratet und das Kind bekommen. Wegen der Wohnungsnot war es trotzdem schwer, einen eigenen Haushalt zu gründen. Viele Paare mussten noch bei den Eltern wohnen. In der Wirtschaft geht es schnell bergauf. Ende der 50er Jahre herrscht fast Vollbeschäftigung, sogar Arbeitskräftemangel. Gastarbeiter aus südeuropäischen Ländern werden geholt. Und Frauen arbeiten. 37% aller Erwerbspersonen waren 1960 Frauen. Der Moderator lehnt sich zurück und streicht sich über den Bauch. Na, jetzt haben wir aber alles zusammen, oder? Naja, das ist natürlich alles viel, viel differenzierter, aber als Hintergrundskizze genügt das, denke ich. Rehbein ist etwas irritiert, dass der Moderator so zufrieden damit ist, die Dinge vereinfacht darzustellen. Herr Rehbein, wir wollen uns jetzt mal ausblenden und weiterreden, wenn wir einen Ausschnitt des Films gehört haben. Das ist jetzt, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt. Der heutige Faschismus ist nicht mehr manifestiert in einer Partei oder in einer Person. Er liegt in der tagtäglichen Ausbildung der Menschen zu autoritären Persönlichkeiten. Er liegt in der Erziehung, kurz in der bestehenden Totalität der Institutionen. Fließband, Baby. Du sitzt im Gefängnis, musst Zwangsarbeit machen und leistest noch freiwillig Überstunden. Du sitzt im Gefängnis, der Wärter lässt dich nicht raus und du gibst ihm noch Trinkgeld. Du sitzt im Gefängnis und schreist durch die Gitter, noch nie war ich so frei wie heute. Du isst eine Wassersuppe und redest dir ein, da sind Fettaugen drauf. Du sitzt im Gefängnis und wenn die APO kommt, verteidigst du mit den Wärtern zusammen die Zellen. Schaff doch die Zellen ab. Schaff doch die Zwangsarbeit ab. Schaff doch die Gitter ab. Schaff doch die Wärter ab. Kommandante Guevara, vielleicht darf ich die erste Frage stellen. Kuba befindet sich im Moment dabei, seine wirtschaftliche Befreiung zu erkämpfen. Warum meinen Sie, war es in diesem Zusammenhang notwendig, die amerikanischen Ölraffinerien der großen Gesellschaften Texaco, Shell und Esso zu enteignen? Precisamente la primera parte de su pregunta contesta la segunda. Porque Cuba lucha por su liberación económica. Ha debido intervenir las tres empresas norteamericanas. Pues estas estaban completamente opuestas. Das hast du noch nie gesagt. Refinar el petróleo adquirido por un convenio con la Unión Soviética, a pesar de que leyes anteriores. Wenn es wahr ist, dass die Vereinigten Staaten von Nordamerika in Vietnam dabei sind, ein Volk auszurotten. Wenn es wahr ist, dass die amerikanischen Piloten Kinder braten, kranke Frauen und Greise zerstückeln, täglich, stündlich. Und wenn es wahr ist, dass die Amerikaner vietnamesische Bauern vergasen und sie durch Chemikalien vergiften. Und wenn es wahr ist, dass sie gefesselte Gefangene aus fliegenden Hubschraubern stoßen. Und wenn es weiterhin wahr ist, dass die Bundesrepublik und der Senat und die Abgeordneten Bonns und Westberlins diese gigantische Schlechterei unterstützen, dann muss man es endlich hier aussprechen. Wir werden nicht von Idioten regiert, wir werden von Verbrechern regiert. We'll be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free. Wenn der Bundeswehrsoldat die Nation verteidigt, verteidigt er auch dich. Wenn der Heimatschützer seine Heimat schützt, schützt er auch dich. Wenn der KZ-Wächter das KZ bewacht, bewacht er auch dich. Wenn dein Meister zu dir sagt, was wir brauchen, ist eine starke Hand, dann hau ihm ordentlich eins in die Fresse. Wenn dein Lehrer zu dir sagt, alle Langhaarigen haben Läuse, sag ihm, Adolf hatte nach dem Krieg Würmer. Sagen Sie, was ist das für eine Freiheit hier in Berlin, dass man noch nicht mal anderer Meinung sein darf als Axel Springer und die Leute? Wieso dürfen Sie nicht anderer Meinung sein? Das ist doch Quatsch. Naja, ich meine, aber... Warum? Gutes Ziel sind nur aber nicht an der Mauer, dass der erschossen worden ist. Das verstehe ich überhaupt nicht. Dagegen demonstrieren wir ganz genauso. Ja? Was unser Anliegen ist hier, dass wir der Bevölkerung klar machen, dass es noch andere Tatsachen gibt, als die, die man in der Springerpresse liest. Hören Sie mal, die Springerpresse allein ist doch nicht maßgebend. Man macht sich doch selber sein Urteil und seine Gedanken. Ja, das ist schön, wenn Sie das machen. Dann wüssten Sie auch, dass der Schah ein Tyrann ist. Weiß ich nicht, dass der Schah ein Tyrann ist. Woher soll ich das wissen? Wissen Sie, dass in Persien in den Gefängnissen die Menschen gefoltert werden? Nein, überall wird das gemacht. Nein, das wird in der Bundesrepublik nicht so gemacht wie in Persien. Wenn es überall so gemacht wird, ist es ein Grund, dass es dort so gemacht werden darf? Das ist ein Grund, dass unser Bürgermeister sich mit einem solchen Mann an einen Tisch setzt. Wir liegen alle im Staub vor diesem Kerl und der macht lauter unrechte Sachen. Na ja, das ist ein Staatsbesuch. Ja, aber ein Staatsbesuch von Rabauken, von Verbrechern. Das ist eine Farce. Das ist eine große Komödie. Was sagten Sie eben? Da hinten wird geschlagen. Was wird da gemacht? Polizeiausschreitungen. Geraume Zeit nach dem Eintreffen der ersten Beamten mit den ersten Demonstranten auf dem Garagenhof fielen dann mindestens zwei Schüsse, wovon einer Benno ohne Sorg tödlich verletzte. Notwehr ist von vornherein wegen des rechtswidrigen Angriffs der Polizei ohnehin ausgeschlossen. Blut überströmt, sehe ich hier einen Passanten im... Festnehmen und er hat eine Wunde auf der Stirn, er blutet auf das Hemd. Ein Polizist hat ihm soeben in die Westentasche gegriffen und die Brieftasche herausgezogen. Er sagt, welcher Polizist es war. Die Kollegen, die anderen Beamten halten ihn fest, nehmen ihn mit. Er blutet weiter, er ist im Augenblick von zwei... Machen Sie es mir lockerer, das Blut wird abgepresst. Hören Sie nicht. Schaff dir doch mal ein bisschen Freiheit an. Du kannst es dir wirklich leisten. Schaff dir doch mal ein bisschen Zukunft an. Zukunft kostet nichts, es ist genug da. Für die Zukunft zu arbeiten macht sogar mehr Spaß, als die Vergangenheit zu verteidigen. Verschwende doch nicht deine ganze Kraft darauf, Gefängnisse zu schützen. Verwende doch mal die gleiche Kraft darauf, sie abzuschaffen. Herr Rehbein, was ich jetzt von Ihnen als Kritiker gern hätte, wäre eine kurze Zusammenfassung der Handlung. Manfred Bayer spürt, dass sein Interviewgast sich unwohl fühlt. Und obwohl er das wahrscheinlich nie zugeben würde, gefällt ihm das. Eine Generation von jungen Menschen, zumeist Studenten, rebelliert gegen das System. Und sie tun das auf eine sehr expressive Weise. Während des Protestes bilden sich dann mehrere Gruppen heraus, die das gleiche Ziel mit unterschiedlichen Mitteln verfolgen. Irgendwann, gegen Ende des Films, zerfasert die Gemeinschaft der Rebellen und die Weltumstürzler gehen getrennte Wege. Einige führt ihr Protest in den Untergrund, andere in die Bundesregierung, aber das sind dann schon alles Nachfolgeserien. Und welche eigentlichen Ziele haben denn diese jungen Menschen? Ach, vieles von dem, womit sich jeder Zuschauer gut identifizieren kann. Freiheit, Selbstbestimmung, Wahrheit, Selbstverwirklichung, keinen Faschismus mehr, keine Unterdrückung, anti-autoritäre Strukturen. Also der Zuschauer fragt sich, welche der Kräfte wird siegen? Welchen Preis müssen die Rebellen bezahlen? Sie wollten noch genauer auf die Jahreszahl eingehen. Der Moderator glaubt daran, dass seine Arbeit als Journalist erst getan ist, wenn der Interviewpartner ihm den hinterletzten Winkel seiner Seele offenbart hat. Und da Rehbein beginnt, sich zu winden, glaubt Bayer, dass er auf einem guten Weg ist. Das Werk wird oft einem Jahr zugeordnet, 1968. Tatsächlich ist hier aber ein viel längerer Verlauf dargestellt. Wissen Sie, man könnte sagen, zwischen 1962 und 1967, wenn man den aktuellen Forschungen aus Amerika Glauben schenken will. Na gut, dann werfen wir jetzt erstmal einen Blick auf die wichtigsten Akteure. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kapitalismus ist die Revolution eine global gegenwärtige und anschauliche Möglichkeit, die sich als bewaffneter Kampf den unterdrückten, unverelendeten Ländern der dritten Welt verwirklicht. Wir haben beim Springer-Hochhaus Scheiben eingeschmissen. Wir haben Autos angezündet. Wir haben Autos angezündet, zu wenige. Wir haben versucht... Arbeiter, Lehrlinge, Angestellte, Schüler, Studenten, Intelligenzler haben in ihren und unseren Aufklärungsveranstaltungen und besonders in den Massenaktionen auf den Straßen gegen die autoritäre staatliche Gewaltmaschine antiautoritäre Verhaltensweisen lernen können. Durch Basisgruppen in den Betrieben speziell wird es möglich sein, die autoritäre Struktur, die Hierarchie der Betriebe als politisierbar zu begreifen, politisch zu wenden und so etwas wie Arbeiterkontrolle, Selbstverwaltung der Produzenten über die Produktionsmittel in der Produktionsebene durchzusetzen. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Car si les gens... Politiquement, il faut exactement savoir ce que maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle. Herr Teufel, was sagen Sie zu dem Urteil? Ich würde sagen, das ist ein Urteil, das zustande gekommen ist unter dem Druck der Öffentlichkeit und deswegen, weil die Justiz zu alt ist, zu senil, zu unfähig, um beispielsweise 1000 Selbstanzeigen zu bearbeiten. Sie befindet sich auf dem Rückzug. Sie haben jetzt nicht das Gefühl, gerecht behandelt worden zu sein? Ich würde sagen, nach 148 Tagen Untersuchungshaft ist es eine dämliche Frage. Wir werden morgen vom Olivaer Platz über den Kurfürstendamm zur Deutschen Oper ziehen, um damit einen politischen Bezug zu den Ereignissen vom 2. Juni herzustellen, um zu zeigen, dass die Ereignisse, die Exzesse der Polizei als der vom Senat eingesetzten Ordnungskraft zum Sturz des Senats geführt haben und dass der Versuch des Senats, eine Wiederholung des 2. Juni bewusst zu provozieren, wiederum zum Sturz des Senats führen muss. Wir werden also auf Polizeiketten stoßen. Die Polizei wird sich aber heute zurückhalten, weil sie ein sehr schlechtes Gewissen hat. Das heißt, wir müssen da, wenn wir auf die Polizei stoßen, müssen wir uns so aufstellen, dass wir uns sprachlich artikulieren können erstmal, dass wir also da nicht ein wildes Chaos veranstalten, sondern dass wir Ketten bilden können. Können Sie mich hören? Ja! Onkel zu Füßen! Onkel zu Füßen von der Füße! Ich bin nach Berlin gekommen, nicht um eine Vorlesung im Auditorium Maximum zu halten, sondern um den Rudi Dutschke zu besuchen. Ich habe ihn gesehen, ich habe über eine Stunde mit ihm diskutiert und ich kann Ihnen sagen, dass er beinahe schon wieder der Alte ist, dass es ihm sehr gut geht. Und wer sind unsere Protagonisten? Ja, das ist natürlich schwierig jetzt. Warum? Das ist eine Ensemblestruktur. Wir haben es hier nicht mit einer zentralen Hauptfigur zu tun, sondern mit mehreren. Es gibt verschiedene Erzählstränge mit jeweils einer Hauptfigur. Trotzdem würde ich gern über die Hauptfigur und ihre Theorie sprechen. Zum Schluss haben wir den Theoretiker Herbert Marcuse gehört, oder? Rehbein hat doch schon gesagt, dass es nicht nur eine Hauptfigur gibt. Der Wissenschaftler wiederholt sich nicht gern. Wir haben natürlich auch Nebenfiguren. Zum Beispiel Herbert Marcuse und Ernst Bloch. Beide sind Theoretiker und tauchen in verschiedenen Strängen auf. Also sagen wir mal, es gibt einen Rudi-Dutschke-Strang. In dem Strang tauchen die Theoretiker tatsächlich als Figuren und Gesprächspartner auf. In den anderen Strängen sind sie abstrakte Ideengeber. Zu dem Rudi-Dutschke-Strang gehören außerdem noch seine Frau Gretchen und Bernd Rabehl. Bernd Rabehl, mein Gott. Zum Halbnazi geworden ist er inzwischen. Mit Rabehl ist Dutschke aus der DDR nach West-Berlin gekommen, was ich für eine gelungene Backstory halte. Warum das? Dutschke und Rabehl verkörpern den ernsten Teil der Revolte. Die sehen sich als deutsche Vertreter der Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt, die jetzt revolutionäre Praxis machen wollten. Also hier werden zwei Figuren entworfen, die aus dem realen Sozialismus fliehen, um eine Revolution in einem kapitalistisch orientierten Land zu versuchen. Der Hintergrund der Figuren motiviert ihre Taten im Film. Sie sind sattelfest in linker Theorie, wie Marx, Lenin, Rosa Luxemburg, Karl Korsch, Georg Lukács, die sie für sich selbst umdeuten. Ja, also im Verlauf des Films wird Ihnen von der Westberliner Bevölkerung die Parole an den Kopf geworfen, geht doch nach drüben. Ich erinnere mich gut. Ja. Aber aus der DDR kamen die beiden ja. Sie wollten im Westen eine eigene Theorie und eine eigene Praxis entwickeln, ohne autoritäre Dogmen. Und das hat schon sehr viel mit dem Wahnsinn zu tun, mit der Selbstüberschätzung und auch der Inkonsequenz, die gute Helden brauchen. Sie sagten, das wäre der eine Strang. Was ist denn der andere? Ja, Moment noch. Sehr gut finde ich auch die Entscheidung, Dutschkes Frau Gretchen mit einer Amerikanerin zu besetzen, was die Verbindung des Protestes in Deutschland zu der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung schon im Figurenensemble verankert ist. Gefällt mir sehr gut. Der Protest und seine Gründe sind ja international. Was wären denn in Ihren Augen weitere Hauptfiguren? Da gibt's doch noch mehr. Unter anderem die Damen und Herren der Kommune 1, eine Gruppe, die sich wild und unberechenbar gibt. Hier haben wir also ein Ensemble im Ensemble, aber das wird jetzt vielleicht auch ein bisschen zu kleinteilig. Ich nenne nur einige Namen. Dieter Kunzelmann, haben Sie ja schon gesagt, Fritz Teufel und Rainer Langhans spielen auch eine große Rolle. Einige haben wir nicht gehört, wie Dorothea Ridder, Ulrich Enzensberger und so weiter. Ja, die haben sich rar gemacht. Was noch wichtig ist, in dem Film tauchen immer wieder Flugblätter auf. Die sind hinterher gesammelt als Buch erschienen. Ja. Ich hatte nun die Idee, heute einige dieser Flugblätter von Studenten einlesen zu lassen. Rehbein hasst es, spontan mit Dingen konfrontiert zu werden. Richtiger, er hasst Dinge, auf die er sich nicht vorbereiten kann. Und welche haben Sie ausgewählt? Lassen Sie sich einfach überraschen. Wann brennen die Berliner Kaufhäuser? Bisher krepieren die Amis in Vietnam für Berlin. Uns fiel es bisher nicht ein, dass diese armen Schweine ihr Coca-Cola-Blut im vietnamesischen Dschungel verspritzen mussten. Unsere belgischen Freunde haben endlich den Dreh heraus, die Bevölkerung am lustigen Treiben in Vietnam wirklich zu beteiligen. Sie zünden Kaufhäuser an, 300 saturierte Bürger beenden ihr aufregendes Leben und Brüssel wird Hanoi. Keiner von uns braucht mehr Tränen über das arme vietnamesische Volk bei der Frühstückszeitung zu vergießen. Ab heute geht er in die Konfektionsabteilung von KDW, Hertie, Woolworth, Bilka oder Neckermann und zündet sich diskret eine Zigarette in der Ankleidekabine an. Wenn es irgendwo brennt in der nächsten Zeit, wenn irgendwo eine Kaserne in die Luft geht, wenn irgendwo in einem Stadion eine Tribüne einstürzt, seid bitte nicht überrascht. Genauso wenig wie beim Überschreiten der Demarkationslinie durch die Amis, der Bombardierung des Stadtzentrums von Hanoi, dem Einmarsch der Marines nach China. Brüssel hat uns die einzige Antwort gegeben. Burn Warehouse, burn! Burn Warehouse, burn! Mann, was unterscheidet denn die Verfasser dieses Flugblatts, nämlich die Kommune 1, von den anderen, von Dutschke und Co.? Diese Gruppe will sich selbst verändern. Aus der eigenen Veränderung soll eine gesellschaftliche Veränderung folgen. Das Private wird politisch konnotiert. Und wie passen da die öffentlichen Aktionen hinein? Die Episode mit dieser Moabiter Seifenoper, das Pudding-Attentat, dieser Plan der Kommunaden, den Vizepräsidenten der USA mit Pudding, Joghurt und Mehl zu attackieren. Ja, persönliche Ängste und politische Ängste haben ihrer Ansicht nach den gleichen Ursprung. Also wenn man in der Gruppe den nötigen Mut aufbringt, Autoritäten entgegenzutreten, befreit man sich von den eigenen Konventionen. Und das passiert da. Kunzelmann steigt aus einem Sarg, Eierwürfe, alles inszeniert. Es ist ein befreiendes Spektakel. Würden Sie Kunzelmann und Dutschke nicht doch als die Protagonisten bezeichnen? Rehbein atmet tief ein. Der Moderator besteht auf seinem Protagonisten. Langsam fragt der Wissenschaftler sich, warum er hier sitzt. Er weiß, dass er sein Gegenüber ganz sachlich in Grund und Boden reden kann. Und er beschließt, das zu tun, wenn der Moderator seine Aussagen weiter ignoriert. Ich habe schon mehrfach betont, dass es nicht nur einen Helden gibt, mit dem die Zuschauer sich identifizieren können, sondern verschiedene Gruppen. Das ist etwas anderes als in Filmen, wo der einsame Held gegen eine Meute antritt und dann siegt. Das mag ja für Sie und andere ein Vorbild sein, aber wissenschaftlich gesehen ist es viel uninteressanter. Ich versuche ja nur zu verstehen, wie das Werk aufgebaut ist. Ja, dann sollten Sie mir vielleicht besser zuhören. Es ist nämlich interessant zu beobachten, wie die unterschiedlichen Charaktere auf die gleiche Bedrohung reagieren. Also, im Grunde ist das eine sehr aktuelle Struktur, deswegen sind Sie wahrscheinlich nicht so vertraut damit. Danke. Das Stück ist eher wie eine moderne Fernsehserie aufgebaut, als wie ein Film, in dem die Handlungsstränge oft einfacher sind. In Ihren Augen ist der Aufbau dieses Werkes also stringent? Wäre nicht Dutschke tatsächlich eine klarere Hauptfigur? Das darf doch nicht wahr sein, denkt Rehbein. Ja, aber sehen Sie das denn nicht? So funktioniert dieser Film nicht. Der ist sehr, sehr breit angelegt. Einige Handlungsstränge haben wir noch gar nicht genannt. Daniel Cohn-Bendit, der in Frankreich eine wichtige Rolle spielt. Mai 68, ja. Ganz genau, die Frankfurt-Episoden kommen hier auch viel zu kurz. Amerika sowieso. Aber wie kann sich der Film dann entwickeln? Die Ermordung ohne Sorgs, die Verhaftung von Teufel und Langhans, der Anschlag auf Dutschke, das sind Plotpoints, die sich aus der Dynamik des Stücks ergeben. Das ist ganz normal, wie bei einer Soap. Es gibt aber auch Act-Breaks, die durch Ereignisse von außen kommen, also unter anderem mit dem Schahbesuch oder einem Kaufhausbrand in Brüssel. Wer diese Kräfte sind, die das alles bewegen, das hören wir uns jetzt mal genauer an. Die nehmen unsere Steuern, unsere Steuergroschen. Die habe ich gestern Morgen gesehen am Deutzer Bahnhof, nicht? Da waren sie, da waren doch die hellen Studenten wieder. Mit langen Mähen, vergammelt, verkommen. Unsere Steuergroschen. Die zahlen wir umsonst. Für die Gammler, für die Drecksäcke, die faulen Schweine, die verkommenen Säue. Ehrlich. Wir sind schon wieder wer. Mercedes ist wieder wer. Oetker ist wieder wer. Bosch ist wieder wer. Kiesinger ist wieder wer. Schiller ist wieder wer. Die alten Nazis sind wieder wer. Wir sind schon wieder wer. Wir sind schon wieder wer. Radaubrüder, Störenfriede, Randalierer, Herrschaften mit Linksdrall. Je mehr ich Geschrei dieser Art höre, desto deutlicher wird mir, wie notwendig es ist, in unserem Lande für Ordnung zu sorgen. Ich lasse mich durch diejenigen nicht irre machen, die besser auf die andere Seite der Mauer gehören würden. Drückeberger, Faulenzer, arbeitsscheue Elemente. Und wenn Ihnen die Freiheit bei uns nicht passt, dann gehen Sie dorthin, wo Sie es arbeiten lernen. Kommunistische Agenten, Trotzkisten, Pazifisten. Da gibt's nur eines, raus aus diesem Saal. Jedermann weiß, dass diese Zeitung nicht schüchtern ist. Man weiß, dass Bild gehalten ist, holzschnittartig zu formulieren. Das passt einer Minorität von Ästheten nicht so recht, aber in Toto kommt es glänzend an. Ein 11-jähriger Schüler schreibt, Rudi Dutschke und Fritz Teufel kurbeln immer die Studenten an. Der Senat müsste den Polizisten erlauben, von den Schusswaffen Gebrauch zu machen. Denn ich glaube, dass man die Studenten nicht anders zur Beruhigung zwingen kann. Ich verkenne auch keineswegs die besonderen Schwierigkeiten, die für die Polizei bei Krawalleinsätzen, insbesondere bei Auseinandersetzungen mit Studenten, entstehen. Diese Einsätze werden von jedem einzelnen Polizeibeamten, aber auch von der Polizeiführung immer wieder ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Entschlussfreudigkeit, an Selbstdisziplin und polizeilichen Können verlangt. Diesen Anforderungen werden die eingesetzten Polizeibeamten nur dann genügen können, wenn sie stets die Gewissheit haben, dass ihre Vorgesetzten auch dann für sie eintreten, wenn sich bei der nachträglich taktischen und rechtlichen Prüfung Fehler herausstellen sollten. Das setzt allerdings voraus, dass diese Fehler nicht als Dienstpflichtverletzungen angesehen werden müssen. So lange sie noch hier fallen lassen von diesem Gesocks. Da sind noch viel zu wenig eingesperrt. Die Studenten sollen also zur Hölle fahren. Sind Sie auch dieser Meinung, Herr Rehbein? Aber ich würde sehr gerne beim Stück bleiben. Bitte. Nun, alle diese Figuren verkörpern das Gegenteil dessen, was die Studenten ethisch wollen. Passanten, Politiker, Bundeskanzler, Journalisten, Medienmacher, allesamt Antagonisten. Aber wer ist der Hauptgegenspieler? Es gibt nicht nur einen Gegenspieler. Und es wäre ergiebiger, wenn wir schauten, was diese Vielzahl von Akteuren für den Grundkonflikt bedeutet. Ach, das meinen Sie, ja? Ja. Jetzt legt sich bei Rehbein der Schalter um. Er denkt an seine Karriere. Daran, wie er immer versucht hat, zu kommunizieren und freundlich zu sein. Rehbein ist interessiert an Zusammenarbeit und an Gesprächen. Aber je älter er wird, desto klarer wird ihm, dass seine Gegenüber so in ihren eigenen Narrativen gefangen sind, dass er im Grunde nur mit sich selber spricht. Er seufzt, setzt sich gerade hin und beginnt noch einmal ganz von vorn. In vielen dramatischen Formen wird ein Konflikt zwischen zwei Personen dargestellt, der dann exemplarisch für grundsätzliche menschliche Probleme wird. Je präziser die Figuren entworfen werden, desto klarer die Eskalation. Aber kann man das auf dieses Stück anwenden? Hier geht es doch um eine ganz neue Vision der Welt. Hier geht es den Protagonisten darum, eine vorherrschende gesellschaftliche Ordnung zu verändern. Die Gegenspieler sind deshalb alle Vertreter dieser gesellschaftlichen Ordnung. Bürger gehören dazu, die ausführenden und steuernden Organe, also Polizei und Politik und der meinungsbildende Teil der Gesellschaft in der Person von Axel Springer, die Medien. Sie sind so skeptisch, Herr Rehbein. Wenn man die Welt verändern will, dann hat man zwangsläufig viele Gegner. Wo gehobelt wird, fallen eben auch Späne. Dieser Aufbau ermöglicht den Autoren, Subhandlungen zu etablieren und das Stück vielseitiger zu gestalten. Und der Zuschauer bekommt einen Eindruck von der gesellschaftlichen Tragweite des Protestes. Trotzdem haben Sie immer wieder mal was zu kritisieren. Ja, das, wogegen unsere Helden antreten, bleibt sehr abstrakt. Eine Zeitung, ein Verlag, eine Gesellschaftsordnung, ein Staat. An einer Stelle des Films gibt es einen Prozess, bei dem zwei Mitglieder der Kommune 1 wegen des Verfassens eines Flugblattes angeklagt werden. Das ist das Flugblatt, was wir am Anfang gehört haben, oder? Genau. Und in diesem Prozess werden die Richter zu Repräsentanten des bekämpften Systems. Sie werden aber nicht als Menschen begriffen, sondern immer stellvertretend für eine größere Sache. Es gibt dort eine schöne Stelle, wo der Gerichtspsychologe darum bittet, sich hinsetzen zu dürfen, weil er den ganzen Tag noch nicht gegessen hat. Diese Stelle wirkt vollkommen deplatziert, weil überhaupt nicht vorgesehen ist, dass der Gegner, in diesem Fall der Psychologe, menschlich sein könnte. Manfred Bayer hätte gern etwas verändert in seinem Leben. Die Ideen dafür kamen hauptsächlich aus dem vorliegenden Film. Viele der vorgeschlagenen Sachen, Kommune und so, hat er selbst versucht. Er hofft doch nur, dass sein Interviewpartner ihm bestätigt, wie wichtig diese Dinge sind. Ja, und was folgt Ihrer Meinung nach daraus? Dass ein wirklicher dramatischer Konflikt verhindert wird. Die Gegner werden nur als Charaktermasken wahrgenommen. Sie stehen für den Staat, den Verblendungszusammenhang, den Kommunismus oder den Kapitalismus. Und in diesem Setting kann es nicht zu einem Showdown kommen, weil unsere Akteure ja niemanden als Gegenüber akzeptieren. Eine wirkliche Konfrontation und Eskalation und damit auch die Lösung des Konflikts sind aus meiner Sicht unmöglich. Das ist aber genau das Totschlagargument jedes Kritikers. Die Figuren entwickeln sich nicht. Na gut, also ihre Haare werden länger, aber sonst haben sie aufgrund der Struktur des Stückes gar keine Chance dazu. Die Rote Armee-Fraktion, das ist dann die Spin-off-Serie, die in den 70er Jahren folgt, die ist damit anders umgegangen. Die Terroristen haben im System konkrete Personen als Gegner und Stellvertreter benannt und angegriffen. Und das wirkliche Drama passiert also erst, als eine Seite sich dazu entschließt, den Gegner als Person ernst zu nehmen und damit auch sich selbst als Person ernst zu nehmen. Okay, dann hören wir uns doch im folgenden Beispiel mal die Sprache etwas genauer an. Der Moderator muss jetzt dringend eine Zigarette rauchen und gibt dem Techniker ein Zeichen, die nächste Collage zu starten. Eine Botschaft von der Vereinigung. Eine Botschaft. We know all, we know here that an anti-capitalistic action is an anti-imperialistic action. And an anti-imperialistic action is an anti-capitalistic action. And the problem is, let us make a Vietnam of any factory. It's not easy to fight in a developed capitalistic imperialistic country, but we are deeply convinced that as over there is written, die Pflicht jedes Revolutionärs ist es, die Revolution zu machen. Diese innerkapitalistische Widerspruchsebene bezeichnet die konkrete politische Solidarisierungsbasis. Sie konkretisiert, was Che Guevara feststellte. Dass es unmöglich ist, die Welt aus den Klauen des Kolonialismus, des Imperialismus und des Neokolonialismus zu befreien, wenn die Wurzeln des Imperialismus nicht ausgerottet werden. Wie es der Genosse Che Guevara gesagt hat, Counter-revolutionary violence must be met with revolutionary violence. Die Bundesrepublik, heute am Ende des sogenannten Wirtschaftswunders, das heißt nach der vollen Ausschöpfung der vorhandenen qualitativen und quantitativen Arbeitskräfte und Berufsstruktur, zeichnet sich gerade dadurch aus, dass die hohen unproduktiven Staatsausgaben, die Subventionen, die sich etablierende Staatsmaschine im Laufe der Prosperitätsperiode leicht an die Interessenbörse, an die Interessenten dieser Börse geben konnte, am Ende der Rekonstruktionsperiode heute plötzlich als zusätzliche, zumeist unproduktive Ausgaben, als für die Weiterentwicklung der kapitalistischen Ökonomie gefährliche Totgewichte, als tote Kosten der kapitalistischen Produktion erscheinen. So entsteht das, was wir begreifen müssen als Strukturkrise, entsteht eine völlig neue Periode des westdeutschen Kapitalismus. Was machen wir dann? Dann sagen wir auch, wir können nichts tun. Der Senat rasselt mit den Säbeln und wir tun nichts. Wir müssen etwas tun. Außerdem erklären wir hiermit unsere totale Solidarität für den Kampf, für den Unabhängigkeitskampf des vietnamesischen Volkes. Aber was wir machen können, ist Folgendes. Wir müssen beraten, was wir tun können. Denn, das ist das Wichtigste, was wir tun können. Das heißt, den Kampf gegen das nationalistische und faschistische Programm des Gaullismus, eine autonome eigene Produktion für die Vernichtung herauszubilden. In Bolivien hat der Guerillakampf durch den Tod Ches eine Niederlage erlitten. Doch diese Niederlage bedeutet keineswegs das Ende der Guerilla. Der Tod eines Menschen bedeutet nicht das Ende eines Kampfes. Es lebe die internationale Solidarität der kolonialen Völker in ihrem Befreiungskampf, der Werktätigen und Studenten Westeuropas, Japans und Nordamerikas. Es lebe die sozialistische Weltrevolution. Draußen bahnt sich ein kühler Wind seinen Weg durch den Sommerabend. Während die Stimmen im Radio vom revolutionären Kampf sprachen, hat der Moderator geraucht. Die Kühle im Innenhof hat ihn beruhigt. Revolutionärer Kampf. Jetzt geht es ihm wieder besser. Ja, revolutionärer Kampf. Ist doch gut, dass da mal etwas andere Worte in den Mund genommen werden. Auch wenn Sie meinen, dass hier ein wirklicher Konflikt vermieden wird. Möchten Sie jetzt mit mir über den Sprachgebrauch sprechen? Naja, das würde sich doch anhand des Ausschnittes anbieten, oder? Ja, nur leider haben Sie versäumt, in Ihrem Ausschnitt zwei der wichtigsten Sprachhaltungen unterzubringen, aber gut, es geht auch so. Ich bin einfach zu gutmütig, denkt Rehbein. Da haben wir jetzt mal gerade nichts vorbereitet. Im Schneideraum ist jetzt auch niemand mehr, aber wir können das schnell einsprechen lassen. Der Text, der ist ja hier. Sagen Sie einfach, welchen Teil wir lesen sollen, dann lasse ich den Sprecher vom Dienst runterkommen. Die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, denkt Rehbein. Manchmal lohnt er sich schon, der Gang durch die Institutionen, oder? Hier, das hier können Sie gleich sprechen lassen. Bayer ist in Gedanken. Er freut sich über das spielerische und spontane Element, das so in die Sendung kommt. Von oben wird es dafür vielleicht Ärger geben, denkt Bayer, und findet es auf einmal noch besser. Er winkt die Regieassistentin zu sich, gibt ihr das Buch und wendet sich wieder Rehbein zu. Also gut, jetzt zur Sprache im revolutionären Kampf. Revolutionärer Kampf ist ein gutes Beispiel für die verwendeten Attribuierungen. Ja, aber das müssen Sie jetzt doch mal erklären. Attribuierungen wie auch klassenkämpferische Aktionen oder liberale Presse. Aber das hört sich doch komplizierter an als revolutionärer Kampf. Ja. Nun, Ihnen erscheint revolutionärer Kampf vielleicht nicht so kompliziert, aber das steht hier ja nicht zur Debatte. Hier steht zur Debatte repressionsfreie Sprache. Das ist das Ziel der Bewegung in diesem Film, eine Sprache frei von Unterdrückung. Joachim Charlot schreibt, dass man die Art, wie das versucht wird, in drei verschiedene Stile unterteilen kann. Protzen, pöbeln und Witze machen. Das sind jetzt meine Worte. Charlotte benutzt natürlich wissenschaftliche Begriffe. Der sagt den skeptischen Verweigerungsstil, den intellektuell-avantgardistischen Stil und den hedonistischen Selbstverwirklichungsstil. Rehbein konnte als Kind nicht besonders gut rechtschreiben. Seine Eltern haben ihn antiautoritär erzogen. Ob es da ein Komma zu viel oder zu wenig gab, war nicht so wichtig. Und welchen Stil haben wir jetzt gerade gehört? Den intellektuell-avantgardistischen Stil. Man mischt politische Sprache mit wissenschaftlicher Ausdrucksweise. Das wirkt belesen. Andererseits grenzt man sich von der Bevölkerung und von anderen politischen Gruppierungen ab. Und Sie halten das, was da gesagt wird, einfach für Nonsens? Nein, das ist nicht an mir, das zu beurteilen. Ich halte es für ziemlich unverständlich, aber ich bin einfach nur Kunsttheoretiker. Eine mögliche Deutung dafür ist, dass die wirklich übertriebene Verschlagwortung als Stilmittel dient. Es zeigt, wie beim Auflehnen gegen die vorhandene Sprache die revolutionäre Sprache scheitert. Ich sehe da nichts scheitern. Haben Sie nicht das Gefühl, dass man die Ziele, die da formuliert werden, ernst nehmen sollte? Darum geht's mir gar nicht. Formal werden die Ziele der Akteure zu Schlagworten. Wie wir gerade gehört haben, werden die zu einem Code, der wieder und wieder zitiert wird. Also die Sprache der Revolte wird genauso uniform und eng wie die Sprache, von der sie sich befreien wollte. Ich kann gerne einmal die wichtigsten Schlagwörter aufzählen. Einige davon kommen Ihnen sicher bekannt vor. Mit 15 wusste Rehbein, dass er Wissenschaftler werden will. Weil er merkte, dass seine Rechtschreibschwäche in diesem Fall nicht so egal war, wie seine Eltern sagten, hat er abends Rechtschreibkurse in der Volkshochschule besucht. Aktion, Anarchie, autoritär, Establishment, faschistisch, faschistoid. Beim Rauchen hat der Moderator noch einmal an seine Jugend gedacht, wie das war, als man diese Worte noch nicht in Kategorien eingezwängt hat, als man sie noch gelebt hat. Repression, repressive Toleranz, repressive Sprache. Dabei fällt mir ein, dass ich vergessen habe zu sagen, dass einige der Begriffe aus Amerika kommen. Aber mal ehrlich, diese Einordnung scheint mir recht absurd. Aber Sie hatten da noch einen Stil mit einem noch komplizierteren Namen. Den hedonistischen Selbstverwirklichungsstil? Mhm. Der tritt meistens in formellen Situationen auf. Vor Gericht zum Beispiel. Obwohl erwartet wird, dass die Figur sich an bestimmte Codes hält, spricht sie Umgangssprache. Und außerdem spricht sie vor allem über sich selbst. Berühmtes Beispiel, was geht mich Vietnam an, wenn ich Orgasmusschwierigkeiten habe? Langerhans war das. Ja, genau. Oder sie fragt das formelle Gegenüber nach persönlichen Dingen, die in der Situation nichts zu suchen hätten. War es das nun? Oder gibt es noch eine Kategorie? Der Moderator stellt sich vor, was seine Freunde von damals gesagt hätten, wenn man ihre Reden in diese Sprachschubladen gesteckt hätte. Ja, dafür brauchen wir jetzt Ihren Sprecher. Im Studio hat sich mittlerweile der Sprecher vom Dienst eingefunden. Die Regieassistentin hat ihn mit dem Text versorgt. Und nun wartet er auf seinen Einsatz. Gut, Moment, ich sag noch ein paar Worte und dann können Sie das vorlesen. Danke. Wir hören jetzt den skeptischen Verweigerungsstil. Der tritt auch auf, wenn unsere Protagonisten mit Personen sprechen, die nicht zum Kreis der Revolte gehören. Wie in dieser Szene mit Teufel und Langhans, die ich ausgewählt habe. Vor Gericht. Bayer schaut durch die Studioscheibe hinüber in den Technikraum und bekommt ein Zeichen, dass alles bereit ist. Gerichtsvorsitzender Schwertner: Sie demonstrieren also gegen Vietnam. Fritz Teufel: Nicht nur, wir demonstrieren auch gegen die Saturiertheit und Selbstzufriedenheit. Schwertner: Wer ist denn saturiert? Teufel: Man kann es auch anders formulieren. Die Deutschen sind ein demokratisches, freiheitliches, tüchtiges Völkchen. Sie haben zwar eine Menge Juden umgebracht, aber dafür werden jetzt mit deutschen Waffen Araber umgebracht. Das ist eine Art Wiedergutmachung. Es ist doch so, je mehr von den Schwarzen oder Gelben da unten verrecken, desto besser ist es für uns. Schwertner, erschrocken: Das meinen Sie aber doch nicht ernst. Gelächter im Saal. Teufel: Doch, doch. Schwertner: Und deswegen haben Sie das Flugblatt geschrieben. Teufel: Wir wollten den Leuten mal wieder Gelegenheit geben, die Wirrköpfe und Radikalinskis angewidert zu beobachten und nach dem Kadi zu schreien. Staatsanwalt Kunze: Und wenn nun irgendjemand auf den Gedanken gekommen wäre, das zu probieren, was in den Flugblättern steht, eine Zigarette in der Umkleidekabine eines Warenhauses anzuzünden. Teufel: Ich muss sagen, es ist keiner auf den Gedanken gekommen, dass man das tun könnte, bis auf den Herrn Staatsanwalt. Der hat es aber auch nicht getan, sondern eine Anklageschrift verfasst. Vielen Dank an unseren Sprecher vom Dienst für diesen spontanen Einsatz. Ich finde es schon ganz schön, dass die Autoritäten hier überhaupt nicht ernst genommen werden. Ja, immerhin führt es zu einer Sensibilisierung der Sprache, das muss man sagen. Rehbein hätte es sich gewünscht, dass seine Eltern wenigstens einmal mit ihm Schulaufgaben gemacht hätten. Na gut, dann hat es dann doch Folgen gehabt. Ja, unterschiedlichster Art. Sprachgeschichtlich markiert das Werk hier auf jeden Fall eine Wende. Und wo sehen Sie genau diese Folgen? Vor allem in der Political Correctness. Das ist ein Begriff, der schon eine gewisse Vorgeschichte hat und dann hier, wie so vieles, zu eigenen Gunsten umgedeutet wird. Man wird sensibler gegenüber Ausdrücken, die Personen oder Gruppen abwerten könnten. Auch bei der Bezeichnung sozialer Gruppen ist man vorsichtiger. Ein Beispiel ist die Diskussion um die Entfernung des Wortes Neger aus sämtlicher Literatur in den letzten Jahren. Gibt es noch mehr Dinge, die bis heute Wirkung haben? Ja, die Umgangssprache. Der hedonistische Selbstverwirklichungsstil begründet das Selbstverwirklichungsmilieu. Das heißt, man muss sich in einer Situation nicht mehr nur an formale Vorgaben halten, sondern kann sich selbst in sehr formalen Prozessen auch individuell, gefühlsbetont und umgangssprachlich äußern. Der einzige Ort, wo dem Moderator sonst solche Wörter begegnen, ist morgens in der Zeitung. Er liest die immer ganz durch. Nicht nur das Feuilleton, wie seine Frau. Nichts ist konkreter als ein Beispiel. Haben Sie eins? Ja, tatsächlich. In unserer Professorenkonferenz hat neulich eine Kollegin angefangen zu weinen, weil sie mit einer Entscheidung des Kollegiums nicht einverstanden war. Wenn sich heute jemand benachteiligt fühlt und seine individuellen Interessen nicht gewürdigt sieht, kann er seit 68 jederzeit in die Umgangssprache wechseln, seine eigenen Bedürfnisse zum Argument machen und seine Betroffenheit sogar emotional äußern. Diese Form des Ausdrucks ist mittlerweile fast normal und sie passiert überall. Sie haben recht, es darf geweint werden. Um noch mehr Emotionen geht es in dem nächsten Ausschnitt, den wir hören. Da geht es nämlich um Sex. Die Sexualität dient der Zeugung von Kindern. Die Familie dient der Erziehung von Kindern. Die Kinder dienen der Erhaltung des Staates als Nachschub von Arbeitskräften, Soldaten und neuen Gebärmaschinen. Mädchen macht die Beine breit, der Strauß braucht CSU-Wähler. Es spricht vieles dafür, dass die Studenten emotional nicht so aufgeklärt sind, wie sie sich intellektuell geben. Viele Vorbehalte und Sexualängste, die in den Einstellungen intellektuell überspielt werden, können emotional nicht so leicht überwunden werden. Sie dürften nicht selten die wirklichen Motive für Koitus-Abstinenz sein und werden sicherlich häufig zu technischen Hindernissen in Angaben über Koitus rationalisiert. Ficken ist, wenn man es trotzdem tut. Wie oft ihr Vögel spielt gar keine Rolle, Hauptsache, wenn ihr Lust habt. Wie oft ihr onaniert, hängt davon ab, wie oft ihr vögelt. Wer behauptet, dass er nie onaniert, wichst zu viel. Wer behauptet, Ficken ist ungesund, der ist krank. Was man bisher nicht dürfen durfte, soll man nun dürfen müssen. Längst haben sich wirtschaftliche Interessen mit dem Kampf um die sexuelle Emanzipation des Menschen verbunden. Das Geile zur Schaustellen von Sex und Sexualsymbolik soll diese Befreiung geradezu verhindern. Die Manipulationsindustrie kreiert eine Ästhetik des Voyeurtums, wo Illustrierte und Werbespots bestimmen, was schön und was hässlich ist. Sex. Ja, hier müssen wir noch eine weitere Nebenfigur erwähnen, nämlich Wilhelm Reich. Sagen Sie doch erst einmal etwas zu der Rolle von Sex in diesem Film. Nein, lassen Sie mich doch mal ausreden. Ich komme da schon hin. Dass Sex eine wichtige Rolle spielt, das sieht man ja. Es ist ja auch nur logisch, wenn es darum geht, das Individuum zu transformieren und die Gesellschaft zu transformieren. Wenn das Private politisch wird, dann wird natürlich auch der Körper politisch und dadurch ein Widerstandsobjekt. Die Eltern von Daniel Rehbein hätten es gern, dass ihr Sohn sexuell etwas offener wäre. Seine Eltern waren nicht verheiratet, redeten viel über Sex und hatten beide wechselnde Partner. Rehbein erinnert sich daran, wie sie ihre Liebhaber vor der Tür verabschiedeten. Das war die Vereinbarung zwischen den Eltern. Ins Haus durften die nicht. Was verdanken wir der Nebenfigur Wilhelm Reich und seiner Massenpsychologie des Faschismus? Reich sagt, dass die psychische Gesundheit des Menschen von der freien Entfaltung seiner Sexualität abhängt. Damit hat er aber vor allem die Befriedigung, den Orgasmus gemeint und nicht die Reproduktion, nicht das Zeugen von Kindern. Der Nationalsozialismus hatte genau das Gegenteil erzählt. Und damit wird der Körper hier auch zum Widerstandsobjekt gegen den Faschismus. Bayer sieht den Gedanken seiner Tochter vor sich, wie sie mit 8 Jahren ins Schlafzimmer kam, als er und seine Frau, seine Frau hat geschrien, raus, raus, und er ist aufgestanden und hinter dem weinenden Mädchen hergelaufen. Ja, die Funktion des Orgasmus. Ich erinnere mich an ein Fischerbändchen, das ich mal in der Hand hatte. Egal, die wahre Revolution ist für die Figuren hier also eine sexuelle Revolution. Es gab doch zu dieser Zeit enorm viele Veränderungen. Den Druck der katholischen Kirche, die Erfindung der Pille, ja, das alles fließt auch in den Film ein. Konkret für das, was die Studenten hier fordern, möchte ich aber noch einen weiteren Einfluss nennen, den wir bisher ausgeklammert haben, und das ist Herbert Marcuse. Ja, den Herbert Marcuse haben wir zu Beginn schon gehört, als er darüber spricht, dass er Rudi Dutschke am Krankenbett besucht hat. Genau, und Marcuse und seine Idee von einer befreiten Sinnlichkeit waren ganz wichtig. Er fordert, den ganzen Körper als Objekt der Lust zu betrachten. Sex nicht nur als mechanischen Vorgang zu sehen, sondern ihn als Weg zu Sinnlichkeit und Liebe zu verstehen. Auch für Marcuse hängt der freie Mensch also von der Entfaltung seiner Sexualität ab. Rehbein hat seine Frau mit 24 geheiratet. Seine Eltern waren nicht zur Hochzeit eingeladen. Sexualität, das fließt dann auch in die Erziehung mit ein, oder? Bayer denkt immer noch an seine Tochter. Die Kinder sollten von Anfang an mit einer befreiten Sexualität aufwachsen. Ja, es ging ja darum, einen neuen Menschen zu machen, aus sich selbst und aus den Nachkommen. Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass es wirklich das Ziel war, einen zweiten Faschismus zu verhindern und man deshalb alles versucht hat. Mit moralischen Wertungen halte ich mich hier zurück. Zu diesen Szenen der Kinderläden und zu den Erziehungspassagen haben wir auch einen kleinen Zusammenschnitt vorbereitet. Den hören wir uns jetzt mal an und dann können wir hinterher darüber sprechen. Ja. Hähnchen kleiner Scheiß am Bein habt abgeleckt, hat gut geschmeckt. Der Vater staunt nicht schlecht und spricht: Ja, gefällt euch denn die Schule nicht? Die Schule schon, doch nicht der Drill. Wir müssen tun, was der Lehrer will. In einer Untersuchung, die vor einiger Zeit zwei Psychologen durchführten, stellte man 110 Müttern die Frage, worauf würden sie bei der Erziehung eines Sechsjährigen besonderen Wert legen? Vor allem, so meinten die Mütter, auf den Gehorsam. Erst ziemlich am Ende stand der Frohsinn. Deutsche Kinder sind folgsam, brav und gute Esser, hieß es in der Untersuchung. Wie schön. Licht aus, Licht aus. Mutter zieht sich nackend aus. Vater holt den Dicken raus. Einmal rein, einmal raus. Fertig ist der kleine Klaus. Wir sollen schweigen, doch Interesse zeigen. Wir sollen nicht reden, doch Antwort geben. Die Ohren spitzen, sonst bleiben wir sitzen. Wer macht nen Klecks, der kriegt ne Sechs. Hände aus den Taschen nehmen, beim Grüßen haben wir aufzustehen. Im Schulhaus sollen wir leise sein und draußen dürfen wir nicht schreien. Ja, welches Kind, das ist ja wie in der Fabrik. Nur, dass ihr da kein Geld für kriegt. Und? Sagen die Kinder. Und dass wir keinen Boss haben, dem das nützt. Doch! Sagt Vati. Doch! Denn wenn ihr mal größer seid und aus der Schule kommt, dann geht ihr in die Fabrik arbeiten. Und wem gehört die Fabrik? Dem Boss! Und wem nützt es, wenn die Arbeiter immer gehorchen und nicht sich wehren? Dem Boss! Und wo lernt man das Gehorchen? In der Schule! Ich habe noch eine Durchsage zu machen. Leute, Eltern, die ihre Kinder allein zu Hause gelassen haben, sollen bitte hier vorne hinkommen und ihre Schlüssel abgeben, damit die Kinder, wenn die Eltern verhaftet werden, nicht allein zu Hause sind. Richard, der Beknackte, saß auf dem Topf und kackte. Kackte, bis der Topf zerbrach und die Wurst daneben lag. Hallo, guten Tag, wir sind hier im Schülerladen in der Nauninstraße, Ecke Oranienplatz. Hier ist es sehr schön. Was machen Sie hier? Ich schreibe gerade einen Liebesbrief. An wen bitte? Nur so zum Zeitvertreib. Wie ich sehe, haben Sie eben mit Legosteinen gebaut. Macht Ihnen das viel Spaß? Ja, sehr. Also sehen Sie, hier ist alles möglich. Man kann machen, was man will. Heute zu Gast bei Wenn's der Wahrheitsfindung dient, der Kunsthistoriker und Soziologe Daniel Rehbein. Wir sprechen über 1968, eine deutsche Bildstörung. Und gerade eben über das Thema Erziehung. Vielleicht sollte man hier einmal kurz vom Film weggehen und generell sagen, dass Kinder aller Art, ob es sich nun um Tiere oder Menschenkinder handelt, in ihren Jugendjahren schutzbefohlen sind. Und dass dieser Schutz eine Abhängigkeit herstellt. Die Kinder sind einfach in den jungen Jahren noch nicht so mündig, wie sich einige Eltern, insbesondere hier in diesem Film, das gewünscht haben. Und das kann tatsächlich viel Schaden anrichten. Rehbein wird etwas weiß im Gesicht, während er spricht. Aber das hat jetzt gerade nichts mit dem Moderator zu tun. Er hat zu viele ungute Erfahrungen gemacht als Kind. Der Moderator merkt, dass Rehbein bei diesem Thema seine wissenschaftliche Distanz nicht wahren kann. und zum ersten Mal im Verlauf des Gespräches rettet der Moderator seinen Gast und wechselt das Thema. Ich würde doch jetzt gern ein wenig noch über den Begriff anti-autoritär sprechen. Ja, die Charaktere sehen, dass ihre Eltern dem autoritären Nazi-Regime ausnahmslos gefolgt sind. Wie kann man das verhindern, war die Frage. Und die Antwort war die anti-autoritäre Erziehung. Das bedeutet konkret was? Dass den Kindern in allen Bereichen selbst die Entscheidung überlassen wird. Wir haben es in dem Zusammenschnitt gehört. So sollten die Kinder eigene Regeln aufstellen und in der Lage sein, alle Regeln, die später Autoritäten von ihnen fordern könnten, erst zu hinterfragen, bevor sie ihnen folgen. Wir bekommen aber nicht mit, ob das klappt. Bayer denkt daran, dass es auch manchmal gut ist, jemanden zu schützen. Er ist stolzer auf sich, als man sein müsste. Seine Tochter hat auch nie geschlagen. Nein, wir sehen es nicht, ob es klappt. Also ob dieses hehre Ziel tatsächlich realisiert werden kann. Aber was daraus resultiert, ist, dass innerhalb der Schulen und Universitäten der Umgang mit den Schülern und Studenten weniger formal wird. Immerhin, könnte man denken, die Professoren sind nicht mehr die Götter und die Meinung der Schüler zählt durchaus. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, antiautoritäres Aufwachsen führt dazu, dass Kinder selbst sehr kontrolliert werden, weil sie keinen haben, es niemanden gibt, der ihnen erklärt, wie sie sich in der Welt zurechtfinden. Weil sie keine Fixpunkte haben, die ihnen Sicherheit geben. Ja, kommen wir zu einem anderen Fixpunkt jener Zeit. Wichtig genug. Und wird auch Zeit, dass wir darüber reden, über die Frauen. Und dazu hören wir erst einmal den nächsten Ausschnitt. Im Konkret, dem Blatt für Sex und Umsturz, schrieb Ulrike Marie Meinhoff. Ihre Kolumne könnte auch von einem Mann stammen. Sie beschränkt sich weder auf Frauenthemen, noch richtet sie sich nur an Geschlechtsgenossinnen. Hatte sie überhaupt je die Absicht, eine Frauenkolumne zu schreiben? Naja, das ist im Kern die Frage, ob es also eine spezifisch weibliche Emanzipation gibt. Würde ich sagen, gibt es nicht. Die Emanzipation, die Unterdrückung der Frauen hat etwas zu tun mit der Unterdrückung des Proletariats. Also habe ich Kolumnen geschrieben, sozusagen im Interesse der Emanzipation des Proletariats. Und das schließt die Frauenfrage mit ein. Aber es wäre, glaube ich, falsch, sozusagen sich selbst als Frau auf die Frauenfrage reduzieren zu lassen. Herr Rebein, können wir noch über die damalige Rolle der Frau etwas genauer sprechen? Bayers Frau trägt nur noch lange Kleider, die ihre Figur verhüllen. Gelegentlich hat sie Tücher im Haar. Manchmal wünscht es sich, sie würde wieder einmal einen kurzen Rock anziehen, vielleicht in rosa und Schuhe mit Hacken. Aber das traut er sich nicht zu sagen. Ja, in den Arbeiterkreisen waren die Frauen langsam dabei, sich zu emanzipieren. Sie verdienten ihr eigenes Geld und waren nicht mehr auf die Männer angewiesen. Nun spielen diese Kreise aber hier keine große Rolle, oder? Nein, der Schauplatz hier sind die Universitäten. Was folgt denn daraus? Haben wir ja gesehen, die höheren Töchter sind erstmal tatsächlich nur schönes Beiwerk. Aber sie hören die Männer reden, sehen, wie sie sich präsentieren und befreien wollen. Und für die Frauen gab es tatsächlich ein Dilemma, das von den Männern um sie herum nicht erkannt wird. Sie sind in einem Rollenmodell gefangen und haben keine Alternativen, keine Vorbilder, an denen sie sich orientieren können. Ihre Mütter waren Hausfrauen. Und sie wissen schlicht und einfach nicht, wie man das macht, da mitreden und genauso mitmachen wie die Männer. Sie meinen also, die Männer waren zu ignorant? Man hätte zugeben müssen, dass es einen Missstand gibt, aber so war es nicht. Es zeigt, dass unsere Protagonisten die unangenehmen Dinge revolutionärer Praxis lieber beiseite lassen, dass die Frauen tatsächlich Unterstützung brauchen, die es ihnen ermöglicht, ihren männlichen Kollegen gegenüberzutreten. Und natürlich staut sich bei den Damen eine immense Wut auf, wenn da immer von Freiheit gefaselt wird, man selbst mitreden will, aber nicht weiß wie. Ah, Sie können sich schon denken, dazu habe ich auch wieder ein Flugblatt mitgebracht. Gut, aber bevor wir das hören, vielleicht noch eins. Auch wenn in der Frauenbewegung zunächst nicht viel passiert, so wird hier doch zumindest ein Missstand artikuliert, der im Nachhinein viel verändern wird. Das gilt für so gut wie alle Ziele, die hier in diesem Film artikuliert werden, aber hier vielleicht im Besonderen. Er hat andere Folgen als die erwarteten. Bayer nimmt sich vor, seiner Frau heute Abend den Rücken zu massieren. Obwohl es schon spät ist. Aber dann jetzt zu unserem Flugblatt. Wir machen das Maul nicht auf. Wenn wir es doch aufmachen, kommt nichts raus. Wenn wir es auflassen, wird es uns gestopft mit kleinbürgerlichen Schwänzen, sozialistischem Bumszwang, sozialistischen Kindern, Liebe, gesamtgesellschaftlichem Orgasmus, sozialistischem Emanzipationsgeseich, Gelaber. Wenn es uns mal hochkommt, folgt sozialistisches Schulterklopfen, väterliche Betulichkeit, dann werden wir ernst genommen. Dann tippen wir, verteilen Flugblätter, malen Bandzeitungen, lecken Briefmarken. Wir werden theoretisch angeturnt. Kotzen wir uns öffentlich aus? Sind wir penisneidisch, frustriert, hysterisch, verklemmt, asexuell, lesbisch, frigid, zu kurz gekommen, irrational, penisneidisch? Sind penisneidisch, penisneidisch, penisneidisch, penisneidisch, penisneidisch. Frauen sind anders. Befreit die sozialistischen Eminenzen von ihren bürgerlichen Schwänzen. Erstens Schauer, zweitens Gang, drittens Kunzelmann, viertens Kral, fünftens Rabe. Der Moderator schaut auf die Uhr. Reban, ich würde jetzt gleich zu den Formen überleiten. Sie hängen etwas in der Zeit. Deswegen entscheidet er sich, nach dem Frauenflugblatt gleich in den Filmausschnitt zu den Formen überzuleiten. Möchten Sie auch einen Kaffee vielleicht? Das passt ja auch irgendwie ganz gut, Wasser, denkt er. Ich bringe Wasser mit. Außerdem kann er doch noch einmal rauchen. Also bis gleich dann, ne? Okay. Jo. Wenn sich viele Menschen zusammenfinden, ist es völlig natürlich, dass sie Ausdrucksformen suchen, in denen sie so etwas wie eine Gemeinschaftlichkeit auch gefühlsmäßig entdecken. Ein bisschen Ritual, ein wenig Terminologie, ein wenig Liturgie ist unabdingbar. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Rolle solcher Veranstaltungen darauf im Wesentlichen begrenzt bleibt und dass unsere Aufgabe es sein muss, Möglichkeiten zu finden, mit den anderen Bevölkerungsschichten in einen engeren Kontakt zu kommen, als uns das bisher gelungen ist. Sie selbst, Herr Polizeidirektor Dittmann, waren eben Zeuge dieser etwas ausfallenden Kundgebung der Kommune. Darf ich dazu eine Stellungnahme haben? Sie haben recht, wenn Sie von sich aus diese Kundgebung in Anführungsstrichen als ausfallend bezeichnen. Die Polizeikräfte konnten Gott sei Dank diese Kundgebung im Entstehen unterbinden. Und die sehr auffallend kostümierten Personen und den toten Kunzelmann, der aus dem Sarg hervorging, in polizeiliche Verwahrung nehmen und Ausweitungen verhindern. Ich komme nunmehr zu der Abstimmung, ob wir über diesen Punkt abstimmen sollen. Ich bitte die Herren, die für eine Abstimmung sind, um das Handzeichen. Bitte um die Enthaltungen. Bitte um die Gegenstimmen. Es findet keine Abstimmung statt. Meine Damen und Herren, ich bitte doch das Forum, seine eigene Entscheidung zu respektieren. Etwa 200 Mitglieder des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, der Berliner Kommune 1 und Frankfurter Provost stürmten kurz vor Beginn der Veranstaltung den Saal und besetzten die Bühne, nachdem die Veranstalter ihren Wunsch, an der Podiumsdiskussion teilnehmen zu dürfen, abgelehnt hatten. Auf der Bühne ließen sie sich nieder, entrollten eine Vietcong-Fahne, setzten Kinderrasseln, Tuten und Pfeifchen in Betrieb und bemühten sich nach Kräften, die etablierte Obrigkeit lächerlich zu machen. Ledernacken, Koffer packen, Ledernacken, Koffer packen, Ledernacken. Vor dem Haupteingang des Amerika-Hauses veranstalteten sie dann eine Gegendiskussion, an der im Laufe der Zeit mehr Personen teilnahmen als an der Diskussion im Inneren des Amerika-Hauses. Drinnen schloss die Veranstaltung mit der allgemeinen Feststellung, dass Amerikas Engagement für die Demokratie in Vietnam mit Bomben nicht in der richtigen Weise ausgedrückt werde. Draußen endete man mit dem gemeinsamen Gesang der Internationalen, nachdem man festgestellt hatte, dass jede Fortsetzung der Anti-Diskussion auf Kosten der werktätigen Bevölkerung ginge, womit die eisern ausharrenden Polizeibeamten gemeint waren. Um 22.30 Uhr war die Belagerung und Eroberung des Frankfurter Amerika-Hauses dann beendet. Bis zur Stunde war vom Frankfurter Polizeipräsidium noch nicht zu erfahren, ob und wie viele Verhaftungen vorgenommen wurden. Särge, Pudding, Rasseln, Tuten und Pfeifchen. Was bedeuten denn diese Utensilien? Es ist interessant, dass sich der Redner hier zu den Ritualen des Protestes bekennt, dass er sagt, dass sie so etwas wie Nestwärme entwickeln. Rehbein ist vor einem halben Jahr Vater geworden. Seine Tochter ist noch ein bisschen zu klein für das Spielzeug, das der Moderator aufzählt. Aber Rehbein denkt, das ein oder andere könnte man schon mal besorgen. Warum? Entschuldigung? Warum ist es so seltsam, dass es bei den 68ern auch um Nestwärme geht? Weil sich der Protest gegen bestehende Rituale richtet. Nestwärme ist da eigentlich nicht vorgesehen. Das will man ja abschaffen. Ja, und mit welchem Mittel? In der letzten Episode vor dem Amerika-Haus in Frankfurt benutzen die protestierenden Kinder Rasseln und Tuten, um ihren Unmut kundzutun. Seifenblasen werden auch viel gepustet, um das Gesprochene als leeres Geschwätz zu markieren. Der Moderator denkt daran, dass er sich nach der Trennung von einer Freundin einmal im Morgengrauen dabei gefilmt hat, wie er sich seine langen Haare abschnitt, vor der aufgehenden Sonne. Als Symbol doch sehr wirksam. Genau darum geht es. Der Protest soll eine Alternative zur Wirklichkeit herstellen. Nur weil du eine Uniform anhast, heißt das noch lange nicht, dass ich Angst vor dir haben muss. In unserem Vokabular zählen andere Dinge. Kunst und Politik nähern sich einander also an? Man kann sogar sagen, dass sie eins werden. Nicht umsonst taucht die Theorie von unserer Nebenfigur Marcuse so oft auf. Die Kunst ist sinnlich. Und diese sinnlichen Inszenierungen scheinen der einzige Ausweg aus der durchorganisierten kapitalistischen Gegenwart. Man reagiert auf Bewaffnung mit Nacktheit, auf Schlagstöcke mit Seifenblasen. So eine Schlagstockszene habe ich mal für uns rausgesucht, auch wenn Sie ja meinen, dass der Protest nicht konkret war. Ein paar blaue Flecken bedeuten noch keine neue Welt. Tja. Das Pflaster des Kurfürstendamms hier direkt am Café Kranzler wurde beschmiert. Ich kann hier in gelber und roter Farbe lesen, Teufel raus. Und etwas weiter dahinter, an der Kreuzung, enteignet Springer. Die Polizei wird jetzt ein wenig nervös, hat man den Eindruck. Wenn sie sich bisher ganz zivilisiert verhalten hat, so wird sie jetzt ein wenig nervös. Das sollte sie nicht tun. Ja, und da sind auch die Mitglieder der Kommune. Herr Langhans zum Beispiel hier. Er machte vorhin auf dem Wittenbergplatz ein sehr gelangweiltes Gesicht, als die Reden gehalten wurden. Aber das hat sich jetzt offenbar etwas gewandelt. Er mischt jetzt kräftig mit, genauso wie die anderen radikalen Elemente, muss man sagen. Denn die Demonstration als solches ging ja recht ruhig vonstatten. Alle, die den Springer lesen, töten auch die Vietnamesen. Alle, die den Springer lesen, töten auch die Vietnamesen. Die Lampen des Fernsehens heizen die Stimmung natürlich etwas an, hat man den Eindruck. Aber die Fahrbahn muss geräumt werden. So ist es die Absicht der Polizei und so liegt es wahrscheinlich auch im Interesse des Verkehrs. Hier sitzen also jetzt etwa 25 Demonstranten auf der Fahrbahn. Natürlich Kommune, Mitglied Langhans und ein paar andere, die man kennt von derartigen Happenings, wie sie sich wohl auszudrücken belieben. Und die Polizei verhält sich noch abwartend. Eine Bitte geht auch an die Kommunemitglieder. Sie gehen zu weit links, passen Sie auf, dass Sie unter die Räder kommen. Herrlich! Herrlich! Übrigens, die Durchsagen des Polizeisprechers aus dem Kommandowagen sind sehr launisch und man hat sich wirklich etwas einfallen lassen. Man heizt die Stimmung nicht an, sondern man nennt in humorvoller Weise die Dinge beim Namen. Wasserwerfer! Marsch! Jetzt sprüht der Wasserwerfer auf den Mittelstreifen und von der linken Fahrbahnseite auf weit hinüber auf die rechte Seite. Ein Haltschild ist auf der anderen Straßenseite bereits vom Druck umgefallen. Ein Demonstrant bemüht sich, es auf die Straße zu rollen. Ich stehe hart an der linken Seite des Wasserwerfers. Soeben ist die gläserne Front. Soeben ist die gläserne Front einer Autobushaltestelle in Trümmern gegangen. Einer der Demonstranten versucht heroisch seine Brust dem Wasserwerfer zu bieten. Das Scheinwerferlicht ist aufgeflammt, allein sein Opfergang scheint nicht angenommen zu werden. Noch fährt ein PKW vorbei. Er steht immer noch da, möchte gern mitten auf der Brust getroffen werden, aber Auch hier sieht es so aus, als habe die Polizei Langmut. 22:45 Uhr und dies war die letzte Durchsage des Polizeilautsprecherwagens. Räumen Sie die Kreuzungen in alle Richtungen, die Ihnen noch offen stehen. Die Wasserwerfer sind wieder aufgefahren, nachdem sie jetzt einmal ein Stückchen Kurfürstendamm von Demonstranten gesäubert haben. Das sind wir jetzt auch. Guten Tag, Marie. Jetzt kriegen wir einen nassen Hintern. Wir bekommen hier keinen nassen Hintern in unserem schönen, warmen Studio, Herr Rehbein. Was sagen Sie? Rehbein ist immer noch ein bisschen sauer, aber er sieht, dass der Moderator sich bemüht. Irgendwie ist er fast hilflos. Interessanter Ausschnitt. Wir sollten über die Verbindung der 68er zu den Medien sprechen. Einerseits wird Springer als Feind bekämpft und andererseits ist der Feind aber Verbündeter. Ja, aber andererseits hat Springer nur gegen die Revolte gehetzt. Ja, selbstverständlich hat Springer gehetzt, aber Springer hat die Akteure auch zu Stars gemacht. Wenn Sie sich an den Moderator erinnern, den wir eben gehört haben, wie vertraut er über Rainer Langhans spricht, dann erinnert mich das fast an eine Fußballübertragung. Und da ist Podolski wieder, er ist etwas müde, aber dann in der zweiten Hälfte dieses Spiels hat er doch noch heftig mitgemischt. Nach wie vor hat Bayer den Traum, dass die Medien unabhängig berichten. Er liest die Bild-Zeitung nur beim Friseur. Da kann ich Ihnen nun wirklich nicht mehr folgen. Sie haben sich auch offensichtlich für einen Weg durch die medienmachenden Institutionen entschieden. Da verstehe ich, dass Sie stutzig werden. Es ist doch ganz deutlich zu beobachten, wie sich das aufbaut. Den Startschuss gibt das Pudding-Attentat von 1967. Eingeblendet sehen wir den Bildtitel: Geplant, Berlin, Bombenanschlag auf US-Vizepräsidenten, 11 Verschwörer gefasst. Obwohl bald klar war, dass die Waffe aus Pudding bestand, wurde die Schlagzeile nicht zurückgenommen. Im Gegenteil. Sie ging über das Radio, übers Fernsehen bis nach Amerika und die Kommune 1 landet auf der Titelseite der New York Times. Sie wird weltberühmt mit einer Aktion, die gar nicht stattgefunden hat. Sind Sie etwa der Ansicht, dass die Protagonisten von nun an ihre Auftritte tatsächlich inszeniert haben? Zu Beginn seiner Karriere hatte Rehbein noch zu Herzensthemen geforscht. Dinge, die ihm selbst wichtig waren. Irgendwann hat er verstanden, dass Stipendien vor allem dann vergeben werden, wenn die Themen zeitgemäß sind und Medienaufmerksamkeit versprechen, einen hohen Impact-Faktor haben. Aber bis ins Kleinste. Die Auftritte sind sorgfältig vorbereitet. Jeden Morgen wird gemeinsam die Presse studiert und immer wieder nachgelegt. Der Historiker Alexander Holmich vergleicht das, was uns die Kommune 1 vorspielt, mit einer Werbeagentur heute. Man hat immer die Aufmerksamkeitsökonomie im Blick. Wenn etwas funktioniert, wird nachgelegt. Die Kommune 1 begreift schnell, dass Sex sich verkauft und beginnt, die Sexualität bewusst zu inszenieren. Der Schein, der hier produziert wurde, war nicht so einfach zu durchschauen und das sollte er auch nicht sein. Rehbein hat seine Themen daraufhin angepasst. Erst hat ihn das traurig gemacht. Mittlerweile hat er es akzeptiert. Und jetzt, da er eine Familie zu versorgen hat, stellt sich die Frage nach großen Experimenten sowieso nicht mehr. Also, alles gelogen? Nicht gelogen, übertrieben dargestellt. So würde ich sagen. Die Kommune ist damals so etwas wie heute Big Brother oder das Dschungelcamp. Man wollte auch damals zu Hause auf seiner Couch sitzen und sich vorstellen, wie die da nackt durch die Wohnung laufen. Mittlerweile geht das und wird das ja auch gemacht. Sogar von einigen Hauptdarstellern in unserem Film hier. Wir haben vorhin über Ihre verschiedenen Hauptfiguren aus jener Zeit gesprochen. Die Kommune 1 und Dutschke. Gibt es da auch visuell einen Unterschied zwischen denen? Dann hat er also doch zugehört, denkt Rehbein. Ja. Dutschke wird immer vorgeworfen, er hätte eine lange Mähne und wäre ungepflegt. Aber im Verhältnis zu den Kommunaden war Dutschke ein Waisenknabe. Seine Haare sind ja höchstens mittellang. Er trägt immer seinen selbstgestrickten Pullover und wenn seine Mutter zu Besuch kommt, dann leiht er sich ein Jackett aus. Rehbein hat einen Anzug an. Er trägt immer Anzug. Keiner sonst an seiner Hochschule trägt noch Anzug. Kurzzeitig hatte Rehbein einen Mitarbeiter, der auch Anzug trug und Porsche fuhr. Der Anzug war tatsächlich der Grund dafür, dass Rehbein ihn eingestellt hat. Dann gibt es vielleicht auch ästhetische Überschneidungen im Auftritt mit anderen Filmen aus jener Zeit. Die findet man überall. Ob Sie sich Western anschauen, James Dean natürlich und Godard. Aber wenn Sie mich fragen, dann darf man den Einfluss der Spaghetti-Western auf die Helden nicht unterschätzen. Django, ein anti-autoritärer Anti-Held. Die beiden Herren schauen sich an. Der Ältere, enttäuscht darüber, dass der Jüngere seine heiligen Bilder missachtet. Der Jüngere wütend, weil seine Arbeit nicht gewürdigt wird. Und im entscheidenden Moment, wissen beide, haben sie sich doch verstanden. Jetzt sitzen sie da und sind bewegter, als sie zugeben wollen. Also, grob gesagt, welchen Eindruck hinterlässt das Werk? Die Figuren sind zwar gut entworfen, aber der Gegner bleibt zu abstrakt. Deswegen kann keine Zuspitzung stattfinden. Der Film ist eine Aneinanderreihung von zahllosen Ideen, Floskeln und Gags, die so schnell aufeinander folgen, dass den Protagonisten irgendwann die Puste ausgeht. Es gibt unglaublich viele Figuren, die Erzählbögen sind extrem weit gefasst. An der Frage der Gewalt scheiden sich dann die Geister und alle driften auseinander. Wer würde denn heute so einen Film drehen können oder drehen wollen? Heute? In Amerika Quentin Tarantino und in Deutschland fällt mir eigentlich nur Schlingensief ein, wenn er noch leben würde. Soweit, Herr Rehbein. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Danke Ihnen, Herr Bayer. Unser Moderator überlegt kurz, ob er Rehbein noch auf ein Bier einlädt. Aber da ist der Wissenschaftler auch schon aus der Tür. Ja, denkt der Moderator. Menschen wie ich, die noch miterlebt haben, wie es war, als die Bilder lebendig waren, die haben diese Bilder mitgenommen in ihre Karrieren. Und diese Bilder haben sie weit geführt. In den letzten 20 Jahren haben wir die wichtigsten Positionen in unserer Gesellschaft besetzt. Ob diese Entscheidungen mit unseren Forderungen von damals in einer Linie stehen, darüber lässt sich streiten. Jetzt gehen wir ohnehin langsam in den Ruhestand und es werden Menschen wie Rehbein sein, die an uns erinnern. Rehbein ist in diesem Augenblick auf dem Weg in die Garderobe. Seine Fahrradausrüstung liegt noch genau dort, wo er sie vor anderthalb Stunden abgelegt hat. Rehbein ist erleichtert. Langsam beginnt er zu verstehen, warum der Moderator so angegriffen war. Für Menschen wie mich, denkt Rehbein, wird das Bild von dem, was damals geschah, immer an Dokumenten hängen. Aus diesen Dokumenten werden sie sich ihren eigenen Film zusammensetzen. Vielleicht hätte ich sagen sollen, dass ich beim Hören neidisch werde auf die Spontanität, auf die Wut und die Körperlichkeit. Dass ich nicht weiß, ob ich eine Community außerhalb des Netzes überhaupt aushalten würde. Und wie sehr ich mir manchmal wünschte, einmal eine Zeit zu erleben, in der Protest noch mehr bedeutete als eine digitale Unterschrift unter einer Online-Petition. Erinnerung hat viel weniger mit der Vergangenheit zu tun als mit der Gegenwart, sagt der Soziologe Harald Welzer. Erinnern hilft uns, mit der Gegenwart und der Zukunft umzugehen. Und da das so ist, da die Vergangenheit uns nicht nur stört, sondern uns auch helfen kann, könnten wir doch einmal überlegen, an was wir uns für die Zukunft erinnern wollen. Wenn's der Wahrheitsfindung dient, 1968, eine deutsche Bildstörung. Von Raphael Jauvet, Mareike Mage und Nikolai von Koslowski. My name is Jorge Regula. My name is Jorge Regula. I'm walking down the street. I'm walking down the street. I love you. I love you. Let's go to the beach. Let's go sailing. Let's go sailing. Let's get a bite to eat. Let's get a bite to eat. Let's talk about movies. Let's talk about movies. Let's go to sleep. Erzählerin Irm Herrmann. Moderator Detlef Behrensen. Daniel Rehbein, Torben Kessler sowie Magnus von Keil. Wissenschaftliche Beratung Alexander Holmich. Dank an Nathalie Singer und Studenten des experimentellen Radios der Bauhaus-Universität Weimar. Technische Realisation Bodo Pasternak und Iris König. Assistenz Silvia Vormelker. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Mareike Mage. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2014. I wrote a new song. I wrote a new song. It has a good beat. It has a good beat. Let's talk about movies. Let's talk about movies. Let's